Erster, die Anführer wohnten in Jerusalem. Das Volk wählte Leute aus. Einer von 10 sollte in Jerusalem wohnen. Die anderen 9 wohnten in anderen Städten. Zweiter, das Volk dankte den Männern. Sie wollten freiwillig in Jerusalem wohnen. Dritter, das sind die Anführer. Sie wohnten in Jerusalem und in Judas Städten. Jeder wohnte auf seinem Land. Es waren Israeliten, Priester und Leviten. Auch Tempeldiener und Salomos Diener waren dabei. Vierter, Judäer und Benjaminiten wohnten in Jerusalem. Ataja war ein Judäer. Er war der Sohn von Usia. Er kam aus der Familie von Peres. Fünfter, auch Maaseia wohnte dort. Er war der Sohn von Baruch. Er kam aus der Familie der Selaniten. Sechster, 468 starke Männer wohnten in Jerusalem. Sie waren aus der Familie von Peres. Siebter, das sind die Benjaminiten. Salu war der Sohn von Mesulam. Achter, nach ihm kam Jibneja. Es waren zusammen 928 Männer. Neunter, Joel, der Sohn von Sichri, war ihr Anführer. Juda, der Sohn von Hasnua, war der zweite Chef der Stadt. Zehnter, das sind die Priester, Jedaja, Jujarib, Jachin. Elfter, Seraja war der Sohn von Hilkia. Er war der Anführer im Tempel Gottes. Zwölfter, seine Brüder arbeiteten im Tempel. Es waren 822 Männer. Adaja, der Sohn von Jeroham, war auch dabei. 13. Seine Brüder waren Familienanführer. Es waren 242 Männer. Amasai, der Sohn von Azareel, war auch dort. 14. Seine Brüder waren starke Männer. Es waren 128 Männer. Sabdil, der Sohn von Hagedolim, war ihr Anführer. 15. Das sind die Leviten. Semaja war der Sohn von Hassub. Er kam aus der Familie von Merari. 16. Sabtai und Josabad waren Anführer. Sie kümmerten sich um die Arbeit am Tempel. 17. Matania, der Sohn von Micha, leitete den Gesang. Er begann das Gebet mit Danket. Bakbukja war der zweite Anführer. Abda, der Sohn von Samua, war auch dabei. 18. Alle Leviten in der heiligen Stadt waren 284 Männer. 19. Die Torwächter waren Akkub und Talmon. Ihre Brüder bewachten die Tore. Es waren zusammen 172 Männer. 20. Andere Israeliten, Priester und Leviten wohnten in Judas Städten. Jeder wohnte auf seinem eigenen Land. 21. Die Tempeldiener wohnten auf dem Offel. Ziha und Gispa waren ihre Anführer. 22. Usi war der Anführer der Leviten in Jerusalem. Er war der Sohn von Bani. Er war ein Sänger für den Tempel Gottes. 23. Der König machte eine Regel für die Sänger. Sie bekamen jeden Tag Essen und Dinge. 24. Petaja war der Sohn von Mesesabel. Er war der Helfer des Königs. Er kümmerte sich um alle Dinge des Volkes. 25. Einige Judäer wohnten in Dörfern. Sie wohnten in Kirjat Arba und seinen Orten. Auch in Dibon und seinen Orten. Und in Jekabzel und seinen Höfen. 26. Sie wohnten auch in Jesua, Molada und Bethpelet. 27. Und in Hazazual und Birseba und seinen Orten. 28. Und in Ziklag und Michona und seinen Orten. 29. Und in Enrimmen, Zorea und Jarmut. 30. Sanoa, Adulam und seine Höfe. Laches und seine Felder. Aseka und seine Orte. Sie wohnten von Birseba bis zum Hinnomtal. 31. Benjaminiten wohnten ab Geba. Sie wohnten in Michmas, Aya, Bethel und seinen Orten. 32. Auch in Anatot, Nob, Anania. 33. Und in Hazor, Rama, Gittaim. 34. Und in Hadid, Zebuim, Nebalat. 35. Und in Lot und Ono. Das war im Tal der Handwerker. 36. Einige Leviten gehörten zu Juda. Andere Leviten gehörten zu Benjamin.